Zeit! Ich frag mich, was wollen die Verrückten bloß hören? Ich hab ne richtig geile Band und die hält dich. Sie stellt keine Fragen an mich. Hey, alright. Ich bin ein Jet Set Star. Ich bin ein Jet Set Star. Ein Superstar. Ich bin ein Jet Set Star. Ich bin ein Jet Set Star. Ich bin ein Jet Set Star. Auto mit nem Fernsehen drin und kleinen süßen Boy, der ist mir treu. Ich hab nen Gorilla, der gibt auf mich acht und setzt mir meinen goldenen Schuss jede Nacht. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Lasst ihn rutschen, Jungs. Ich noch die ganzen Punks auf der Welt. Die kaufen Singles von ihrem Taschengeld. Ich sing ein bisschen Scheiße, denn das ist, was wir alle hören wollen. Feel all right. Hey, hey, all right. Am Schlagzeug Eddie Innerschein. Hey, all right. An der Gitarre der Bello. Am Gesang die Jutta. Hey, alright. Und am Keyboard der Huber. Hey, alright. Wir freuen uns heute Abend hier zu spielen. Macht auch viel Spaß, yeah. Hey, hey, alright. Ah, yeah, right, right, right, right. Euch gefallen. Hey, ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Wow! überall, wo ihr wart. Jet, Jet, Jet, Jet, Star. Jet, Jet, Jet, Jet, Star. Jet, Jet, Jet, Jet, Star. Jet, Jet, Jet, Jet, Star. Er war der Jet, Jet, Star. Überall, wo ihr wart. Jet, Jet, Jet, Jet, Star. Dankeschön.